da. Das Mädchen, das ich liebe, sagt bis heute, es war nix da. Keine Gefühle, keine Liebe, alles Freundschaft. Und mein Herz schwankt immer noch wie Säufer, wieso ich nicht treu war. Ich bin doch bloß ein Mensch und auch wenn es nicht richtig war, Engel, ich bin nicht perfekt, sicher denkst du, ich lüge alles Unsinn. Doch alles, was ich sagen kann, ist, dass du mein Herz umbringst. Alles ist weg, oh no. Dich vergessen, doch es klappt nicht. Du bist unbezahlbar und Fakt ist, yeah. Denn wenn ich ehrlich bin, du hast mir Lieben beigebracht. Und weil es ernst ist, reicht hier dieser eine Satz, yeah. Du bist mein Schmetterling, in meinen Träumen küsst du mich. Ich möchte auf dich bauen, weil du meine Brücke bist. Ich wache auf und sehe, es ist nix da. Das Mädchen, das ich liebe, sagt mir heute, es war nix da. Alles ist weg, oh no. Sommerzeit. Und dir ist ganz egal.